Ja, Detlef und Christopher, ihr beide habt 2021 bei Assoziation A ja ein Buch veröffentlicht, über das wir reden wollen. Das Buch trägt den Titel Die Kommunen vor der Kommune 1870-71, Lyon, Le Creuset, Marseille, Paris. Und man kann ja vielleicht sagen, dass dieses Buch so eine Art Gegenerzählung ist zur offiziellen Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung. Also so die Tradition der Arbeiterbewegung ist ja oft sozusagen sehr fokussiert gewesen auf dieses Ereignis der Pariser Kommune von 1871. Vielleicht gerade so ein bisschen mythisch aufgeladen sogar, dieses Ereignis. Und ihr lenkt dann den Blick in Bezug auf die Kommune eher auf die Kommunebewegungen in der französischen Provinz in diesen beiden Jahren, 1870-71. Wie hat sich denn für euch diese Auseinandersetzung angebahnt? Also wie ist das Projekt zustande gekommen? Ja, was war Anlass und wie, ja, was ist vielleicht davor passiert, dass ihr zusammen auch dieses Buch über die Kommunebewegungen geschrieben habt? Also erstmal möchte ich dazu noch sagen, zu dem, was du gesagt hast, wir lenken den Blick nicht nur auf die Peripherie oder die Provinzen, sondern auf die Bewegung von unten und die Selbstorganisierungsprozesse von unten. Das ist der zweite große Schwerpunkt sozusagen oder Ausgangspunkt. Ja, genau. Ich glaube, ich kann vielleicht zum Entstehungshintergrund vielleicht ein bisschen was sagen. Also bei mir war es auch so der Ausgangspunkt, wie glaube ich für viele auch tatsächlich der Jahrestag, also 2021, 150 Jahre Pariser Kommune. Ich wollte irgendwas dazu machen. Ich war noch gar nicht festgelegt, was, und hatte dann die Idee oder hatte dann ein bisschen recherchiert und bin dann mit Detlef in Kontakt getreten. Detlef und ich kannten uns schon über ein Buchprojekt, das ich davor gemacht habe, wo er einen Beitrag in einem Sammelband geschrieben hat, und ich wusste, dass Detlef sich gut mit sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts auskennt und eben diese Basisprozesse von unten einen Schwerpunkt hat. Und ich hatte ihn dann einfach angefragt und meinte, hey, ich will dazu was machen. Hast du Materialien, hast du Infos, hast du Ideen? Und daraus hat sich dann sozusagen auch erst im Prozess in unserer Recherche entwickelt, dass wir uns auf diese Provinzkommunen, wenn man es so nennen will, fokussiert haben. Also der Ausgangspunkt war auch Paris, und dann hat vor allem Detlef viel recherchiert und gesucht, und dann sind wir sozusagen immer mehr in die Materie eingestiegen und haben immer mehr entdeckt, was sozusagen in ganz Frankreich in diesen beiden Jahren passiert ist, und haben sozusagen dadurch eben den Blick ein bisschen weggelenkt von dieser herrschaftlichen Erzählung, dass es in Paris seinen Ausgangspunkt nahm, sondern eben genau im Gegenteil, dass es in den Provinzen ihren Ausgangspunkt nahm. Ja, wir haben dazu gesagt, also Bücher über die Pariser Kommune gibt es eigentlich im Grunde genommen genug. Wenig bekannt und wenig besprochen sind die peripheren Bewegungen und die Hintergründe da, und natürlich auch in die mehr kaderorientierten Erzählungen zur Pariser Kommune, die Bewegungen innerhalb von Paris selbst, die Bewegungen von unten, die Selbstorganisationsprozesse. Und wir sind dann aber auch tatsächlich dazu gekommen, haben gesagt, es gibt ganz, ganz wenig dazu. Wir müssen also zusehen, dass also wir unter den verwehten Spuren wenigstens noch etwas entdecken, was also es uns erlaubt zu sehen, wie sowas von unten und aus den Peripherien, aus den französischen Peripherien heraus entstanden ist. Und so haben wir uns dann auf Spurensuche gemacht und haben dann in ein paar Werken also etwas gefunden, was uns weitergeholfen hat. Also der Blick weg vom Zentrum Paris hin auf Gesamtfrankreich und auch die peripheren Regionen und aber auch auf die Straße, auf die sozialen Beziehungen, auf die Basisorganisation, die Selbstorganisierung von unten. Wenn wir uns vielleicht so ein bisschen zusammen den historischen Hintergrund von diesen Kommunebewegungen anschauen, um die es da ja geht, dann ist ja eine zentrale Bedingung da einfach der Deutsch-Französische Krieg, also ein Krieg um die Vormachtstellung in Europa, den Preußen ja auch zur Reichseinigung genutzt hat. Das ist auch der Moment, wo das Deutsche Reich in dieser Form entsteht. Und dieser Krieg bedeutet ja auch eine Verschärfung der sozialen Bedingungen in Frankreich. Und wenn wir da vielleicht zunächst so einen Blick auf dieses Zweite Kaiserreich in Frankreich werfen, was hat denn da der Deutsch-Französische Krieg bedeutet für Arbeiter, für Bauern, für Handwerker, für die unteren Schichten in Frankreich? Ja, also ich würde sagen, also der Deutsch-Französische Krieg hatte auf jeden Fall einen maßgeblichen Einfluss auf diese Kommunebewegung der 1870er Jahre, 1870-71. Du hast es ja schon gesagt, der Krieg entstand sozusagen als Konflikt über die Vormachtstellung in Europa. Frankreich wollte sozusagen, hatte innenpolitisch relativ große Probleme unter Napoleon III., dem damaligen Kaiser, und wollte sozusagen durch eine starke Außenpolitik sozusagen diese innenpolitischen Probleme kaschieren. Preußen wiederum, du hast es erwähnt, hat sozusagen den Krieg genutzt, um die deutsche Einheit herzustellen und sozusagen eine neue Investitions- und Innovationsoffensive zu starten. Und für Arbeiterinnen und Arbeiter, für proletarisierte Menschen war auf beiden Seiten des Rheins dieser Krieg ja, eine Katastrophe natürlich. Und es gab auch sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Proteste gegen den Krieg, auch vor dem Krieg schon Demonstrationen von Sozialistinnen und Sozialisten, Anarchistinnen und Anarchisten, die sich gegen den Krieg gestellt hat. Und insbesondere in Frankreich waren die Folgen des Krieges natürlich umso stärker, weil Frankreich den Krieg drohte zu verlieren und ihn dann am Ende ja auch verloren hat. Das heißt, der Krieg fand auf französischem Boden statt, hat dort die Bevölkerung natürlich wahnsinnig betroffen, eben vor allem im Osten und Südosten Frankreichs war die Bevölkerung einfach von den konkreten Kriegsfolgen massiv beeinflusst. Und auf der anderen Seite gab es in Frankreich damals noch keine Wehrpflicht im Gegensatz zu Preußen. Der Militärdienst wurde in Frankreich damals ausgelost. Wer allerdings kein Losglück hatte, aber das nötige Kleingeld, konnte sich vom verhassten Militärdienst freikaufen. Das heißt, der Militärdienst wurde in Frankreich zu einer Klassenfrage und die, die sozusagen an der Front kämpfen mussten, waren Proletarier, waren die, die sich eben nicht leisten konnten, sich freizukaufen. Und damit gärte es ohnehin schon innerhalb der Armee, aber auch innerhalb der Bevölkerung, die sich sozusagen auch mehr und mehr gegen diesen verhassten Kaiser aufgelehnt hat. Und das ist sozusagen auch der historische Rückraum, vor dem diese Kommunebewegung von 1870-71 dann entstanden ist. Also der Krieg hatte, muss ich dazu sagen, noch einen anderen Aspekt. Abgesehen von dem Einigungskrieg Deutschland-Frankreich ist es so, dass das sozusagen die Spitze oder die Krönung einer Reihe richtig von vornherein konzipierter Einigungskriege gewesen ist. Der deutsch-österreichische, der deutsch-dänische Krieg. Und dies hier war sozusagen die Spitze, die auch intern in Deutschland zu einer Neustrukturierung geführt hat, vor allen Dingen des im Gewicht der verschiedenen Länder, die Preußen sozusagen weiter in die Vormachtstellung gebracht hat. Aber es war auch gleichzeitig sozusagen ein Klassenkrieg, weil er war von Preußen aus konzipiert worden, um auch gleichzeitig sozusagen die industrielle, also Vormachtstellung, aber auch die industrielle, in die Industrien weiterzubringen. Es ist ja so, dass erst nach dem Krieg dann auch natürlich mit Hilfe der Frankreich auferlegten Kontributionen praktisch im Grunde genommen also eine riesen Innovationsoffensive angefangen hat und darauf zielte der Krieg von vornherein auch auf. Bismarck war jemand, der also beides im Blick hatte und der aus seiner Stellung als Attaché an der französischen Botschaft ganz genau wusste, wie die Franzosen tickten und wie man sie in den Krieg reinlocken konnte. Das hat er natürlich auch gemacht. Also in Frankreich, die französischen herrschenden Kreise wollten diesen Krieg auch gleichzeitig, wie Christopher eben richtig gesagt hat, und waren richtig geil auf diesen Krieg. Bismarck wusste das und er hat also sozusagen dann die Techniken entwickelt, um sie reinzulocken. Die Emser, die Pesche war so konzipiert, dass die Franzosen einfach gar nicht anders konnten, als diesen Krieg zu erklären. Nun ist ja ein zentraler Aspekt eures Buches eben vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Krieges und auch angesichts einer Notlage, auch angesichts dessen, was man vielleicht unter einer deutschen Besatzung zu erwarten hat, werden in mehreren Städten in der französischen Provinz oder in französischen Städten eben städtische Kommunen ausgerufen. Und diese Kommune-Ausrufungen sind ja Teil von einer Aufstandsbewegung, die sich so in mehreren Phasen vielleicht vollzogen haben. Also erst 1870, also noch vor der Pariser Kommune und dann eben auch 1871 auch in Reaktion und in Solidarität mit der Kommune von Paris. Wenn wir uns diese Bewegung jetzt näher anschauen, was sind denn da vielleicht Muster und Gemeinsamkeiten? Also was hat das überhaupt bedeutet, wenn da eine Kommune ausgerufen wurde? Also eine Gemeinsamkeit liegt unter allen Umständen darin, dass also die französischen Kommunen mehr Autonomie wollten und die Leute wollten auch mehr Autonomie. Das war also das Wichtigste, Autonomie von Frankreich. Frankreich war extrem zentralistisch, zentralistischer als jedes andere Land in Europa. Und das war natürlich, also ging so weit, dass praktisch im Grunde genommen die einzelnen Provinzstädte völlig entmachtet worden sind und unter sozusagen der Knute der Pariser Regierung standen. Und das drückte sich natürlich auch sozial aus. Und dagegen standen die Kommunarden auf. Das war also eine wichtige Geschichte. Eine andere Geschichte, die also irgendwie anders war, auch als vielfach beschrieben, war, dass diese Kommunebewegungen alle von unten gekommen sind, aus der Straße, aus den verschiedenen Straßen der verschiedenen Städte und damit auch tatsächlich dann letzten Endes eine Gemeinsamkeit gebildet haben mit den Entwicklungen, wie sie in Paris stattgefunden haben. Detlef, du hast jetzt was betont, was auch ein sehr wichtiger Aspekt mir eures Buches zu sein scheint, nämlich, dass ja Ziel dieser Aufstände und dieser Kommunebewegung gewesen ist, eben die Herstellung von lokaler oder städtischer Autonomie. Also es geht um eine autonome städtische Selbstverwaltung und da würde ich gerne nochmal nachfragen, was dieses politische Ziel vielleicht impliziert. Also was genau wollten denn die Akteure dieser Kommunebewegung erreichen? Und ihr betont ja auch immer, dass in der Kommunebewegung oder in der Ausrufung der Kommune, dass da politische und ökonomische Forderungen zusammengehen. Ja, inwiefern tut es das denn? Also was drückt sich darin vielleicht aus? Also es war kein Lokalismus, der da sozusagen Urstände feierte, sozusagen eine Entwicklung zu einer Selbstgenügsamkeit der Kommunen hin, sondern im Gegenteil. Es war so, dass zwischen den verschiedenen Bewegungen in den verschiedenen Städten Beziehungen bestanden, dass sogar also in den Ligen, also richtig politische Beziehungen hergestellt worden sind, die alle zusammen sozusagen in einer Gemeinschaft gegen das Pariser Diktat gerichtet war und in diesen Beziehungen stellten sich dann auch sozusagen die Motive also der antikapitalistischen Bewegung, die ganz Frankreich ergriff, her. Siehst du auch so, Christopher? Sehe ich auch so und vielleicht dazu noch ein paar Sachen ergänzend. Wenn man sich ja auch anguckt, wer waren die Kommunarinnen, wer waren die Aufständischen damals in dieser Zeit, dann waren das Proletarier, Proletarierinnen, aber eben nicht sozusagen unter dem, was wir heute unter diesem Begriff verstehen, also nicht Industriearbeiter alleine. Es waren Handwerker, es war ein kleiner Mittelstand, es waren aber auch Erwerbslose, es waren unfassbar viele Frauen, es waren auch Kinder, die beteiligt waren an diesen Aufständen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du angesprochen hattest. Also diese Vermischung zwischen ökonomischen und sozialen Aspekten, dass das einer der zentralen Punkte war, weil eben diese Trennung zwischen Lohnarbeit und Privatheit noch gar nicht so im damaligen Kapitalismus der Fall war, sondern dass das alles noch viel verschmolzener war und dass sich die Leute genau gegen diese aufkommende Trennung zu Wehr setzen versuchten, indem sie sozusagen ihre lokalen Strukturen gegen den neuen Zentralismus, gegen die neuen Kapitalisierungen in Anschlag brachten. Und ich glaube, was wir auch gefunden haben, was sich auch in eigentlich allen Kommunen oder Kommuneversuchen gezeigt hat, waren eben, dass es eben nicht nur, wie Detlef schon gesagt hat, ein Versuch, was sich auf seine eigene Scholle zurückzuziehen, sondern dass da ein antistaatlicher und antikapitalistischer Impuls immer dabei war. Also es wurden überall staatliche Institutionen angegriffen, also Polizeihauptquartiere, Gerichtsgebäude, Parlamentsgebäude gestürmt und so weiter, aber eben auch ökonomische Ziele angegriffen, also Kaufhäuser, Luxusgeschäfte geplündert und so weiter. Also die Kommunarden wussten schon, dass sie mit diesem Staat nichts anzufangen wussten oder dass sie mit diesem Staat auf die nicht vertrauen konnten oder von ihm nichts zu erwarten hatten, sondern wussten, dass sie eben neue Institutionen gründen mussten, dass sie sozusagen sich selbst verwalten mussten. Da ist sozusagen auch die Ideen von Räten das erste Mal wirklich entstanden ist. Und dazu noch, was glaube ich auch zentral ist, sie wussten eben auch, dass das nur mit Kanonen herzustellen ist. Also eine Militanz, die sich in allen Bewegungen befindet, die sozusagen sich überall darin zeigt, dass eben die Polizei entwaffnet wurde, dass politische Gefangene befreit wurden, dass teilweise eben auch Beamte aus ihren Posten entfernt wurden und dass das sozusagen klar war, dass man das nur mit militanten Mitteln wird durchsetzen können, weil man eben dieser Staatsmaschinerie gegenübersteht. Also Christopher hat eben auch richtig sozusagen den Charakter der Arbeit, sich auf den Charakter der Arbeit bezogen. Es war ja so, dass die Arbeit nicht Fabrikarbeit in Großfabriken, wie das später also gewesen ist, sondern das war zum Teil Arbeiter in Anführungsstrichen, die selber als Patron, als Werkstatteigner arbeiteten und dann war da keiner oder es waren noch einer dazu oder zwei oder maximal drei vielleicht irgendwie. Aber das war die Bedingung überall in Frankreich. Sogar in Paris war es so, dass zwei Drittel mehr oder weniger in ganz kleinen Betrieben oder sozusagen in Betrieben, die nur aus einer Person bestanden haben. Und das begründet auch den sozialen Charakter dieser Auseinandersetzung. Denn die haben die Auseinandersetzung nicht geführt natürlich gegen den Patron des Betriebes, sondern die haben die Auseinandersetzung geführt sozusagen in der gesamten Stadt. Die haben so zur Bewegung breiteten sich unglaublich schnell aus, weil die Beziehungen zu anderen, die über die Straße hergestellt waren, über Kneipen oder sonst irgendwas, aber auch über die gleichartige Situation praktisch ganz schnell eine ganze Stadt erfassten. Und diese Vorstellung sozusagen von der Dominanz des Arbeiters der Großfabrik, die ist nicht traf nicht nur auf diese Zeit, es gab nur ein paar Großbetriebe, wie zum Beispiel Kai in Paris, da waren vielleicht 2500 oder in Le Creusot waren immerhin 10.000 Arbeiterinnen in der Fabrik, sondern es war sozusagen nicht, dass du dann also in der Auseinandersetzung mit einem Fabrikherrn standst, sondern du warst sozusagen ein soziales Geflecht, aus der die Auseinandersetzungen geführt worden sind. Und das Selbstbewusstsein, was ich hergestellt hatte, war das Selbstbewusstsein gegen den Kapitalismus und natürlich auch gegen seine Produktivkräfte. Und insofern also in der damaligen Situation. Und insofern also stimmt das Bild, was man sich dann manchmal also von Arbeiterklasse machte, damals jedenfalls nicht. Und kann man denn sagen, dass der Charakter dieser Kommunebewegung der einer Abwehrbewegung gewesen ist? Also das sind Aspekte, die ihr jetzt aufgezählt habt. Also es geht gegen den Zentralismus, gegen die zentralistische Reglementierung von Paris ausgehend. Es geht gegen eine soziale Notlage, gegen kapitalistische Produktivkräfte, die eingesetzt werden, um ja sozusagen Löhne zu drücken. Das geht ja oft auch mit Streikbewegungen einher. Also hat es diesen Abwehrcharakter oder ist da auch mehr drin enthalten, in dem Sinne, dass da eine positive Vorstellung formuliert wird, wie man ja sich anders vielleicht vergesellschaften möchte? Ja, das war eine Bewegung zur Herstellung von Gesellschaftlichkeit, kann man geradezu sagen. Das war die Kraft, die sie dann aus den sozialen Beziehungen hergestellt haben, war auch gleichzeitig ein Ziel. Es war nicht nur Abwehr, sondern es war sozusagen das Erleben der eigenen Power in der Stadt gegenüber den Mächtigen, also gegenüber also vielleicht auch den Großkapitalisten. Aber es war irgendwie etwas Eigenes. Und das, denke ich, einfach ist das, was auch sehr stark in die Zukunft weicht. Nicht, Christopher, ist doch so. Da stimme ich dir vollkommen zu und ich glaube auch die Vorstellung, dass sozusagen daraus nur ein Abwehrcharakter zu sehen ist, verkürzt das, weil ich sozusagen Vorstellungen von oder antikapitalistische, antistaatliche Haltung bei den Kommunalinnen notwendig als Voraussetzung mit dabei waren. Also es war eben nicht, wie wir vorher meinten, ein Zurück zur Scholle, ein Zurück zur angeblich versöhnten Gesellschaft des Mittelalters und sozusagen eben nur Abwehrkämpfe gegen die neue Modernität. Nee, im Gegenteil, es war sozusagen ein darüber hinausweisen und eine Hoffnung auf eine antikapitalistische Zukunft, die eben in den Beziehungen vor Ort geprobt wurde und die sozusagen eben, was Detlef gesagt hat, die Herstellung von Gesellschaftlichkeit in die Zukunft gerichtet. Also auf gar keinen Fall sozusagen eine regressive Form von Politik machen oder von Antistaatlichkeit. Ich möchte dazu auch noch darauf hinweisen, das haben wir beide ja auch viel diskutiert, während wir das Buch fertig gemacht haben, ist, dass also diese Bewegung auch tatsächlich aus dem Strom der französischen Widerstandsgeschichte herausgewachsen ist, und zwar gerade in dem Aspekt, den wir hier gerade betrachtet haben. Sowohl die noch sehr starken, also bäuerlichen Bewegungen in der gesamten Kommunebewegung, aber auch die Arbeiterinnenbewegungen waren letzten Endes nur zu verstehen aus der moralischen Ökonomie, die in den vergangenen Jahrhunderten sich immer wieder in den Dörfern und dann aber auch in den großen Kämpfen in den Städten hergestellt haben. Moralische Ökonomie als also sozusagen ein gesellschaftliches Miteinander in der Auseinandersetzung, das sehr starke moralische Regeln beinhaltete, nämlich wie man andere Leute behandelte, wie man also Beziehungen zu ihnen herstellte, wie man also gemeinsam sozusagen der Gegenseite begegnet. Moralische Ökonomie ist ein Begriff, der also von E.P. Thompson aufgegriffen worden ist als historisches Faktum, nämlich praktisch also das Kommunitäre aus dem Dorf, aber auch wie sie in die Stadt reinwirkte, in der sozialen Auseinandersetzung. Wenn wir den politischen und den sozialen Charakter von diesen Kommunebewegungen so näher noch fassen wollen, dann ist es ja sicher auch sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass dieser Bezugspunkt oder der Begriff der Kommune, dass der ja auch nicht erst 1870, 71 erfunden wurde. Die Kommune ist ja ein Begriff, die auch aus der Revolutionsphase von 1792, 93 kommt und die mit republikanischen Vorstellungen auch verbunden ist. Und das ist mir beim Lesen eures Buches immer wieder aufgefallen. Es wird auch in der Kommunebewegung für eine Republik, also für republikanische Ideale eingetreten. Und ich würde euch gerne fragen, was es damals denn hieß, für die Republik zu sein. Also was für Vorstellungen sind mit der Republik verbunden, vielleicht eben auch für diese unteren Schichten, die ihr beschrieben habt? Ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, den historischen Kontext mit ins Bild zu holen, dass der deutsch-französische Krieg, der 1870-71 tobte, ging ja aus vom Kaiserreich, also vom französischen Kaiserreich unter Napoleon III., der sozusagen nach innen ein sehr autoritäres System verfolgt hat und eben nach außen sehr expansives, was sich sozusagen negativ auf die unteren Schichten oder die Arbeiterklasse ausgewirkt hat. Und da gewann in den 1860er Jahren die Forderung nach Republik in der aufkommenden und sich verstärkenden Arbeiterbewegung immer mehr an Bedeutung. Also man wollte den Kaiser stürzen, man wollte das Kaiserreich loswerden. Simple as that. So. Und während des Krieges, Frankreich verlor Schlacht um Schlacht und am 4. Dezember, September 1870 eben dann auch die entscheidende Schlacht bei Sedan. Der Kaiser wurde gefangen genommen und in Paris wurde am nächsten Tag die Republik ausgerufen. Also das Parlament stimmte für die Absetzung Napoleon III., erklärte ihn für abgesetzt. Und nach einer großen Demonstration in Paris wurde sozusagen mit der Forderung "Entthront den Kaiser, es lebe die Republik ausgerufen. Und das war natürlich für viele Arbeiterinnen und Arbeiter erstmal natürlich ein Fortschritt. Es war sozusagen, der Kaiser war weg, man war in Anführungszeichen Herr im eigenen Haus. Aber gleichzeitig blieb diese Forderung nach Republik natürlich eine bürgerliche Forderung, eine Forderung, die innerhalb des kapitalistischen Staats verblieb und sozusagen die grundlegenden revolutionären Fragen nicht betroffen hat. Und das führte dazu, dass diese Forderung nach Republik oder dann ja auch die Tatsache der Französischen Republik für die revolutionären Arbeiterinnen und Arbeiter, für die Militanten unter ihnen keinen Sieg bedeutete, sondern eigentlich die Niederlage bereits in sich trug. Also diese Republik, die dann ein oder die Regierung der nationalen Verteidigung, so hieß sie dann, von linken und rechten Republikanern ausgerufen, war dann sozusagen eigentlich nur der Verwalter der bisherigen kaiserlichen Strukturen. Der Krieg wurde weitergeführt, auch die neuen Republikaner standen für die Weiterführung des Krieges, für einen Sieg gegen Preußen, für die staatliche Einheit, für den Zentralismus, kurz für die Weiterführung der kapitalistischen Verhältnisse. Also war sozusagen diese Forderung nach Republik, die von unten immer wieder erhoben wurde, dann als sie von oben durchgesetzt wurde, eigentlich ein Aspekt, der gegen die Revolution in Anschlag gebracht wurde. Und das haben dann die Leute auch sehr schnell gemerkt. Also es gab dann zahlreiche Sozialistinnen und Sozialisten, die dann auch Proudhon gefolgt sind, die Blanqui gefolgt sind, die sich dann angefangen haben, in Wahlkämpfen zu engagieren und die sozusagen das parlamentarische Spiel mitgespielt haben und da dem Ganzen sozusagen eine revolutionäre Spitze genommen haben. Aber andere eben auch, die gemerkt haben, dass es mit dieser neuen Republik auch nichts geben wird und die sozusagen die Revolution weitergetrieben haben. Und das entscheidende Moment dessen war ja dann eben diese zweite Kommune-Bewegung oder 1871, die Ausrufung der Pariser Kommune und anderer Kommunen, die sich ja dann eben nicht mehr gegen das Kaiserreich, sondern gegen diese neue Republik gestellt haben. Aber Christa, kann man nicht auch sagen, dass also die Vorstellungen von Republik je nach Schichtung außerordentlich unterschiedlich gewesen sind? Das war, glaube ich, schon in der Französischen Revolution so, dass also die Republik-Vorstellungen von unten sehr stark mit sozialen Vorstellungen, also der Emanzipation der unteren Schichten verbunden war. Und dass das tatsächlich also auch noch bis in die Kämpfe, also hier um die Kommune hineingetragen wurde und da auch noch gewirkt hat, sodass dann republikanische Vorstellungen von unten eigentlich im Grunde genommen also konterkariert wurden und beseitigt wurden. Ja, absolut. Ich meine, wer sozusagen dann für diese Republik einstand, also für diese Republik nach Napoleon III., das waren Victor Hugo oder Gambetta, das waren ja eigentlich Großbürger. Die haben natürlich erkannt, dass das Kaiserreich am Ende ist und die wollten das sozusagen, die wollten den französischen Staat durch die Republik reformieren, aber eben keine Revolution. Und das ist sozusagen die Unterschiede in den Vorstellungen der Republik klassenspezifisch sich unterscheiden, das ist ganz klar, dass sich sozusagen ein Blanqui oder ein Marx und ein Marx was anderes unter Republik vorstellen als vielleicht der Arbeiter von Le Creusot, das glaube ich ist sehr eindeutig. Ja, und es ist so, also die Deutschen hatten ja gar nichts gehabt gegen die Französische Republik, also wenn sie sozusagen bourgeois von oben also geleitet wurde, aber sie hatten etwas gegen die klassenkämpferischen republikanischen Vorstellungen aus der Arbeiterinnenklasse, und da richtete sich auch die Kriegsziele der Deutschen, denn die haben ja tatsächlich also vielfach in ihren Kriegsinterventionen auch Rücksicht genommen auf die herrschenden Kreise in Frankreich, in Paris. Genau. Ja, und eine Besonderheit scheint mir dann eben auch zu sein, die Forderung nach der sozialen Republik, wo ja schon in dem Begriff drin steckt, dass es über die politische Form der Republik hinausgeht, sondern eben auch um ganz bestimmte soziale Inhalte. Und dazu kommt ja vielleicht auch der Internationalismus, der ja auch anzeigt, dass es einen anderen Rahmen gibt als sozusagen den der Nation in der Vorstellung der bürgerlichen Republik. Genau. Als ein Akteur von der Kommune-Bewegung taucht ja bei euch im Buch immer wieder auf die Internationale Arbeiterassoziation, also die IAA, die erste Internationale, in der auch Marx und Engels als Intellektuelle gewirkt haben. Und mir ist aufgefallen, oder das ist so ein Eindruck, den ich gehabt habe beim Lesen eures Buches, dass ihr die IAA immer auch mit so einer gewissen Vorsicht ins Spiel gebracht habt oder da vielleicht so eine gewisse Ambivalenz betont habt und ihr auch immer wieder darauf hingewiesen habt, dass es eher die Bakunin-Anhänger waren in der Internationale, die Kommune-Bewegung unterstützt haben oder getragen haben, dass es die eher waren als die Anhänger von Marx. Warum war das so und wie würdet ihr da die Rolle der IAA beschreiben? Also die Rolle der IAA, also die IAA ist erst sozusagen ein gerade frisches Produkt gewesen, glaube ich, 1864 ist sie gegründet worden, bin ich da richtig irgendwie? Ja, ne? Ja. Und die war geprägt, hauptsächlich, also bis in spätere Zeiten rein, war sie von den Anarchos geprägt, von den Anarchisten. Es war auch tatsächlich, wenn irgendwie die IAA in den verschiedenen Kommuneinitiativen eine Rolle gespielt hat, dann eben einfach also eher diese anarchistischen Bestandteile. Man muss dazu sagen, also ohne jemandem näher treten zu wollen, der irgendwie sich an Marx orientiert, dass Marx relativ wenig Ahnung von den Bewegungen in den Kommunen gehabt hat. Der ist erst später also darauf gestoßen worden und hat dann schnell Bakunin gebeten, ihm irgendwie zu informieren, also was denn da überhaupt stattfand. Und Marx war zwar sozusagen in der IAA tätig, aber nicht bestimmend und auch nicht prägend, sondern ich glaube, in der Londoner Sektion hatte er irgendwie das Sagen. Ist das richtig, Christopher? Genau, also auf jeden Fall zu dieser Zeit war die, also 1870 oder vor der Pariser Kommune, glaube ich, kann man die IAA eben nicht als den marxistischen Verein verstehen, der sie dann später geworden ist. Das war sozusagen eine Sammelstelle für ganz unterschiedliche Sozialistinnen und Sozialisten, auf jeden Fall. Ja, und damals war es auch noch so, dass die kämpferischen, also Frauen in den Kommunebewegungen selbst auch sich also in der IAA zur Geltung gebracht haben. In der Basler, also im Basler Kongress haben die eine ganz große Rolle gespielt. Genau, oder auch in Lyon zum Beispiel auch eine sehr ambivalente Rolle. Also da wird berichtet, dass sozusagen die Mitglieder der IAA, als gerade das Rathaus gestürmt wurde, sozusagen, dass sie wirklich hingetragen werden mussten, weil sie sich nicht aufraffen konnten, sich wirklich an dieser Revolution zu beteiligen. Und gleichzeitig hat dann diese Ausrufung der Kommune in Lyon dazu geführt, dass sich eben die Lyon-Sektion der IAA am Ende doch auch für eine stärkere kommunale Betrachtung entschieden hat, dass sie sich sozusagen gegen den Zentralismus gestellt hat. Also, dass da sozusagen durchaus Verbindungen gab und die IAA teilweise auch durchaus gut und unterstützt hat, sei es durch finanzielle Mittel, sei es durch die Publikation von Broschüren und dergleichen. Aber ich glaube, es wäre für alle Bereiche oder für alle Kommunen ein Fehler zu behaupten, die IAA sei so etwas wie eine revolutionäre Avantgarde gewesen. Das kann man nicht behaupten. Überhaupt nicht. Man muss sie, glaube ich, genau wirklich ganz konkret vor Ort angucken, weil die IAA ja auch in Sektionen, in Stadtsektionen organisiert war und sich die Lyon unterschieden haben von denen in Paris, die Deutschen von den Franzosen, die Engländer von den Italienern. Also das ist sozusagen, dass man da ganz genau nachgucken muss, wann, wo, was die IAA gemacht hat. Aber zu sagen, sie wäre sozusagen eben die Vorhut der Revolution gewesen, das ist einfach historisch falsch. Ja, und gerade an Lyon kann man das sehen. Also in Lyon war es so, dass, wie du schon richtig gesagt hast, die IAA hinterher unterstützend tätig geworden ist, aber die Bewegung, die Kommune, die Lyoner Kommune, war sozusagen zustande gekommen durch die Initiative von Handwerkern, also von ja den Typen von Proletariern, wie wir sie vorhin auch charakterisiert haben. Es war ein Weber, es war, glaube ich, ein Maurer, erinnere ich mich, die alle in der Entwicklung also der französischen Kämpfe eine ganz große Rolle gespielt haben, zum Teil auch im Knast gesessen haben und dann sozusagen mit nach langer Vorbereitung, aber auch ohne Beteiligung der IAA, ich glaube, die kannten die noch nicht mal, haben die die Kommune sozusagen zustande gebracht und erst später tauchen dann also IAA, Gott sei Dank eben auch unterstützen und so weiter, muss man zugunsten der IAA ja auch sagen, die IAA auch auf. Zur kleinen Ehrenrettung von Marx und der IAA sei doch hinzugefügt, dass die IAA gerade in London nach der Niederschlagung der Pariser Kommune oder der ganzen Bewegung in Frankreich massiv viel Geld gesammelt hat und Geflüchtete und Exilanten aufgenommen hat und da sich wirklich ganz konkret um die Leute gekümmert hat, aber eben sie war in der Bewegung auf jeden Fall nicht immer mit vorne dabei. Ja, das ist richtig, was du sagst. Nicht? Die IAA, als sie merkte, was da alles passiert ist, hat sie sich ohne Wenn und Aber sozusagen in die Unterstützung, an die Unterstützung genau. der Kommunalen, vor allem der Pariser Kommunalen gemacht und hinterher auch viel Gutes also in dieser Richtung getan. In eurem Buch stellt ihr als zentral ja die Kommunen in Lyon, Les Creusot, Marseille und Paris heraus und geht dann aber auch auf die Kommunen in kleineren Städten ein. Toulouse und Narbonne sind da Beispiele. Und ihr stellt dann nochmal als besonders heraus die Kommunebewegung, die es auch in Algerien gab. Also Algerien war ja sozusagen insofern verwoben mit dem, was in Frankreich passiert ist, als dass es zu diesem Zeitpunkt eben französische Kolonie gewesen ist, war eben also auch der Zentralgewalt von Frankreich unterworfen. Und auch dort gab es in dieser Zeit eine Aufstandsbewegung. Welchen Charakter, welchen Stoßrichtung hatte denn, ja vielleicht so kurz zusammengefasst, diese Bewegung in Algerien? Ja, also ich glaube, das war zumindest, ich kann für mich sprechen, ich glaube, der größte Erkenntnisgewinn, den ich auch beim Schreiben dieses Buches hatte, weil ich davor von dieser Bewegung nahezu nichts wusste und das dann sozusagen immer am Rand mal aufgetaucht ist und wir uns dann angefangen haben, uns da auch genauer damit zu beschäftigen und das war für mich wirklich, glaube ich, der spannendste Aspekt des Ganzen. Du hast recht, Algerien war Kolonie seit 1830 und war sozusagen deswegen auch dem Zentralismus Frankreichs ausgesetzt, aber eben auch einer ja, durch und durch rassistischen Kolonialpolitik ausgesetzt. Die arabisch-berberische Bevölkerungsmehrheit hatte keine Rechte, die die französischen Kolonialisten hatten. Es war sozusagen einfach ja eine Ausbeutung und Ausgrenzung sondergleichen. Und innerhalb Algeriens, als dann der Kaiser gestürzt wurde 1870, gab es dann auch verschiedene Momente, die darauf reagiert haben. Also die sozusagen französischen Kolonialisten, die in Algerien gelebt haben, die dann eher republikanisch gesinnt waren, haben sich auch gegen Napoleon III. Gewandt und haben sozusagen versucht, alte Staatsbeamte aus dem Dienst zu entfernen und eben auch in Algerien eine Republik oder eine republikanische Regierung aufzubauen. Gleichzeitig gab es aber auch eine starke proletarische Reaktion auf den Zusammenbruch der Monarchie, das erklärt sich vor allem dadurch, dass Algerien zu ja, dem zentralen Land wurde, in dem alte Exilanten von der Revolution von 1848 und auch vom Staatsstreich 1851, die nach Algerien mussten, die da sozusagen ein widerständiges Potenzial gebildet haben. Und aus diesem Hintergrund entwickelte sich dann eben 1870, 71 eben auch eine proletarische Reaktion auf den Sturz des Kaisers. Und eine kurzzeitige Aussuchung auch einer Kommune in Algier, die die Kommunarinnen und Kommunaden in Frankreich auch kannte, die sich auch darauf bezogen hat, die eben auch Forderungen nach lokaler Autonomie, nach Selbstverwaltung von unten gefordert hatten, die aber gleichzeitig von Französinnen und Franzosen geprägt wurde und die es nicht geschafft hat, also diese Kommunebewegung in Algerien, die es nicht geschafft hat, einen Bezug zur arabischen Bevölkerungsmehrheit herzustellen. Also die blieb in ihrem ja, nationalistischen, chauvinistischen Korsett gefangen und hat es nicht geschafft, sich mit der arabischen Bevölkerungsmehrheit zu verbinden und da irgendwie Beziehungen herzustellen. Und es ist umso erstaunlicher, dass es zeitgleich in Algerien zu einer massiven Revolte der arabischen Bevölkerung kam. Die sogenannte Mukrani-Revolte von Berberinnen und Araberinnen, die da zu Zehntausenden sozusagen in Algerien revoltiert haben und da die Staatsmacht auch wahnsinnig herausgefordert haben. Aber zwischen dieser Revolte und den französischen Kommunardinnen und Kommunarden in Algerien gab es keine Beziehung, beziehungsweise vielmehr haben sich die französischen Kommunarden gegen diese Revolte gestellt. Und sie haben sich gegen diese Revolte gestellt, nicht weil die vielleicht auch traditionalistische oder islamistische Elemente gehabt hätten, die man kritisieren kann, sondern sie haben sich gegen diese Revolte gewehrt, weil sie die kolonialen Grundlagen der Herrschaft komplett in Frage gestellt hätte. Und deswegen ist da, glaube ich, eine wahnsinnige Chance verspielt worden, dass sich sozusagen diese beiden Revolten nicht vereinigen konnten. Und die zynische Geschichte endet dann so, dass dieser Aufstand in Algerien, also sowohl der Kommune-Aufstand als auch die Revolte der arabischen Bevölkerungsmehrheit, niedergeschlagen wurde von den gleichen Truppen, die zuvor die Pariser Kommunen niedergeschlagen hatten, die dann nach Algerien verschifft wurden und dort die Revolution wirklich in einem Blutbad ertränkt haben. Interessant ist, dass ja dann Kommunardinnen aus Frankreich und aus Algerien sich dann auch zum Teil wiederfinden, eben in Neukaledonien, also da, wo viele Kommunardinnen hin deportiert worden sind, eine pazifische genau. Insel. Und Louise Michel als Anarchistin, die an der Pariser Kommune teilgenommen hat, ja dann eine der wenigen Personen ist, die explizit sich mit der Situation der Leute in Algerien auch auseinandergesetzt hat. Vielleicht kehren wir im Gespräch auch sozusagen dann doch zu Paris zurück. Der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist ja so ein bisschen gewesen, der besondere Blick eures Buches eben nicht nur auf Paris zu schauen, sondern eben auf die Provinzen, auf das, was sozusagen in Restfrankreich in dieser Zeit auch passiert. Trotzdem gibt es auch ein Kapitel in eurem Buch, das auf die Pariser Kommune selber eingeht. Und dieses Kapitel hatte ja die Überschrift "Eine andere Erzählung der Kommune von Paris". Und was ja vielleicht gegenläufig eben zu gängigen Erzählungen über die Pariser Kommune ist, ist eure Charakterisierung der offiziellen Institution der Kommune, also die gewählte Regierung der Kommune. Und ihr sagt, diese Regierung hat eigentlich revolutionäre Prozesse in Paris gebremst, also dass die Revolution selbst an anderen Orten eigentlich stattgefunden hat. Warum ist das so? Wie würdet ihr diese These denn begründen? Ich glaube, also was sehr sinnbildlich ist für die Pariser Kommune, ist, wenn man bei Wikipedia nach ihr guckt, findet man sehr schnell einen Eintrag, der lautet die Karte der Pariser Kommune. Also werden dann alle, das Spitzenpersonal wird sozusagen biografisch aufgezählt. Und das hat uns auch irgendwie verwundert oder uns die Frage gestellt, waren es denn wirklich diese paar Köpfe, die diese Pariser Kommune gemacht haben? Und dahingehend haben wir die Pariser Kommune sozusagen gegen den Strich gebürstet und uns eben die Frage gestellt, wer waren denn die Leute, die es wirklich gemacht haben? Also die Leute, die in den Fabriken gearbeitet haben, die Soldaten, die in Paris stationiert waren, die Frauen, die morgens um Brot angestanden sind, die Jugendlichen, die keine Arbeit hatten und dergleichen. Das war sozusagen unser Ansatz. Und die Tatsache, dass die Kommune-Regierung sozusagen, also wirklich der gewählte Rat, sozusagen zu einem, ich will nicht sagen Revolutionsverhinderungsinstrument wurde, aber doch deutlich konservativer und zurückhaltender war als die Revolutionäre an der Basis, also in den Komitees und in den Clubs vor Ort, in den Nachbarschaften, in den Straßen. Das ist aber auch eine Sache, die gar nicht spezifisch für Paris ist. Die finden wir in allen Kommunen. Also die Leute, die wirklich in den gewählten Rätestrukturen sitzen, die dem revolutionären Eifer oder der revolutionären Ungeduld auch ihrer Basis häufig nicht entsprochen haben. Teilweise auch mit verheerenden Folgen, weil sie dann die Verteidigung hinausgezögert haben und deswegen sozusagen nicht wirklich handlungsfähig waren. Aber das ist sozusagen auch eine Sache, die gar nicht nur für Paris gilt. Was uns, glaube ich, auch in dem Zusammenhang noch wichtig war, ist eben zu betonen, auch im Hinblick darauf, dass eben die Pariser Kommune immer so gefeiert wird, zu sagen, dass die Revolution oder diese Kommunebewegung eben nicht in Paris am 18. März 1971, dieser berühmte Tag, ihren Ausgangspunkt nahm. Nicht da brach der Aufstand los, sondern dieser Aufstand gründete sich eben auch aus den Erfahrungen der Jahre zuvor. Und dass es sozusagen nicht Paris der Ausgangspunkt war, sondern die Folge. Und dass man sozusagen diese Geschichte so ein bisschen dezentriert und umkehrt. Klar, hat dieser Ausbruch in Paris auch für ganz Frankreich enorme Bedeutung gehabt und die Kommunardinnen und Kommunarden, die 1870 angefangen hatten, dann niedergeschlagen wurden, sahen natürlich in diesen erneuten Aufbäumen, erkannten sich in diesen Kämpfen wieder und haben das natürlich unterstützt, haben vor Ort auch wiederum eigene Kommunen ausgerufen, gar keine Frage. Aber zu dieser Zeit waren eben gerade die Bewegungen in der Provinz oder auf dem Land schon so sehr geschwächt, dass sie gar nicht diesem neuen revolutionären Eifer mehr so wirklich was hinzubringen oder folgen konnten, sodass sozusagen als, wenn man es überspitzt sagen will, als am 18. März 1871 in Paris die Kommune ausgerufen wurde, die eigentliche Kommunebewegung schon ihre Niederlage erlitten hatte, weil sie auf dem Land niedergeschlagen wurde. Also über die Chancen der Kommunenbewegung aus den Peripherien kann man, glaube ich, kein endgültiges Urteil fällen. Also wir haben die Frage kurz aufgeworfen in unserem Buch, aber nicht beantworten können, ob nicht möglicherweise sozusagen der Zentralismus, der sich in der Pariser Kommune wieder Bahn brach, ob der nicht auch tatsächlich also die Bewegung aus den Peripherien mitgeschwächt hat und die Leute abgeturnt hat, sodass sie gesagt haben, nee, damit wollen wir dann auch nicht mehr so besonders viel zu tun haben. Ich möchte noch nachtragen, dass also das Bild, was wir von der Pariser Kommune haben, natürlich dadurch geprägt ist durch also die Einstellungen und die Sichtweisen also der Kader. Und das, was wir mit Pariser Kommune gleichsetzen oder identifizieren, nämlich also diese kadergeprägten Strukturen, die hatten in der Realität eigentlich oder sagen wir, die geben die Realität nur sehr, sehr, sehr unvollkommen wieder. Die Kader waren Leute, die konnten schreiben, die konnten lesen und hatten relativ wenig Beziehungen zu diesen Unterklassenbewegungen, so wie wir sie hier dargestellt haben. Und die wiederum waren welche, die konnten nicht schreiben und konnten nicht lesen, jedenfalls zum großen Teil, und hatten auch keine Beziehungen zu den Kaderstrukturen. Das hat sich darin ausgedrückt, dass also Rougerie, der die Frage gestellt hat, wie viele Proletarierinnen gab es denn überhaupt in der Pariser Kommune und wie haben die gekämpft, erstmal keine Antwort gewusst hat und dann die Gerichtsverfahren, die Akten erforscht hat, um rauszukriegen, wer denn überhaupt Arbeiter gewesen ist. So wenig sozusagen Rezeption gab es oder Rezeption der Unterklassen, also Anteile und Bewegungen gab es also bei denen, die das Bild der Kommune dann später sozusagen von intellektueller Seite geprägt haben. Jetzt taucht ja sowohl in den Kommunen in der französischen Provinz als auch in der Pariser Kommune eine gesellschaftliche Gruppe immer wieder auf als ein entscheidender Akteur, nämlich die Frauen. Und Kristin Ross hat ja auch gerade ein Buch veröffentlicht zur Pariser Kommune, beziehungsweise ist es in deutscher Übersetzung erschienen. Und in diesem Buch über die Pariser Kommune hat sie darauf hingewiesen, dass die Frauen ja auch erstaunlich wenig Wert darauf gelegt haben, in den offiziellen parlamentarischen Organen der Kommune vertreten zu sein, sondern dass ihr Wirken sich da andere Orte gesucht hat. Also das ist vielleicht so eine Parallele zwischen diesen beiden Büchern zur Kommune, die da gerade erschienen sind. Wie würdet ihr denn die Rolle der Frauen in der Kommunebewegung auch beschreiben? Ja, ich glaube, also ich würde erstmal sagen, dass die Bücher, die sich damit beschäftigen, sich in erster Linie, und das gibt auch ein bisschen das wieder, was ich eben gerade gesagt habe, mit den intellektuellen Frauen, die schreiben und die sich sozusagen als Schreibende dann erst sozusagen darstellten. Die Frauen, die also sozusagen von unten aus La Rue gekommen sind, von der Straße, aus den Unterklassenbewegungen, die tauchen darin relativ wenig auf, weil sie auch tatsächlich relativ wenig Spuren erstmal hinterlassen haben, außer bei solchen Geschichten wie der Kanonengeschichte am Anfang, die also ja tatsächlich von diesen Frauen initiiert worden sind, das heißt also die Inbesitznahme der Kanonen. Aber sonst haben sie auch keine schriftlichen Spuren hinterlassen und sind darum auch weitgehend unberücksichtigt geblieben. Also ich bedauere eigentlich im Grunde genommen eher, dass dieses Bild, also das von den Büchern darüber hergestellt wird, sehr zu Lasten also dieser proletarischen Frauen gemalt worden ist. Genau, und ich glaube, das ist umso erstaunlicher oder umso tragischer eigentlich, weil jetzt die Frauen, wenn man das in Anführungszeichen so verallgemeinern sagen mag, tatsächlich die waren, die diese Revolution in allen Bereichen vorangetrieben hat. Du hast mit Lukas gerade gesagt, sie haben sich häufig nicht in den gewählten Institutionen wiedergefunden. Das stimmt, aber es stimmt zum einen, weil auch die Pariser Kommune nicht das Wahlrecht für Frauen, nicht das aktive, nicht das passive Wahlrecht für Frauen gefordert hat. Also so weit waren sie nicht. Und weil die Frauen einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren. Also sie mussten den kompletten Alltag meistern sozusagen, den kompletten Alltag gestalten, also Lebensmittel organisieren, Brennmaterial finden, Güterversorgung, Soldaten pflegen und so weiter und so fort. Und ich glaube, genau da merkt man, was wir vorher auch hatten, diese Verbindung zwischen dem Sozialen und dem Ökonomischen. Also dass man gerade durch die Frauen merkt, wie eng im Proletariat oder in den arbeitenden Schichten dieser Zeit Öffentlichkeit und Privatheit verschmolzen und kaum zu trennen waren. Also dass die schlechten Wohnverhältnisse die Arbeiter eben ohnehin in die Kneipen oder in die Straße getrieben haben, dass die Erwerbslosigkeit durch den Krieg und die Belagerung Paris eh schon die schlechten Lebensverhältnisse noch verschlechterte und dass dann eben es vor allem die Frauen waren, die eben stundenlang in Schlangen standen, um auf Brot zu warten oder dergleichen und eben genau dort ins Gespräch kamen mit den Soldaten der Nationalgarde, mit ihren Nachbarn, mit ihren Freundinnen und Freunden, die eben die gleichen Erfahrungen machten und genau darauf sich sozusagen Formen von Beziehungen entwickelten, dass dort auch eine Organisierung stattgefunden hat und dass sozusagen die Frauen da eigentlich die Vorreiterinnen waren und dass sich eben genau in dieser berühmten Geschichte des 18. März ausdrückt, wo die Frauen frühmorgens um Brot standen und gemerkt haben, dass die Konterrevolution die Kanonen klauen will und deswegen Alarm geschlagen haben. Also ist es, glaube ich, essentiell, die Frauen in dieser Bewegung zu betonen und eben sie als notwendigen Bestandteil zu begreifen. Und das, glaube ich, ist eben nicht nur in der Kommune von 78, 71 der Fall, sondern das sieht man ja in allen Revolutionen, sei es 1918, 19 in Deutschland oder sei es auch vor allem 1917 in der Februarrevolution, das durch eine Demonstration am Frauentag durch Frauen ausgegangen ist. Also ist es sozusagen das wahnsinnig wichtig zu betonen und ich glaube auch da nochmal der Hinweis, dass man sich die Arbeiterinnen und Arbeiter oder die Arbeiterklasse eben nicht als rein männlich vorstellen darf, sondern dass sich in den Streikbewegungen der 1860er, 70er Jahre auch wahnsinnig viele Frauen beteiligt haben. Gerade die Seidenherstellung in Lyon war eigentlich ausschließlich Frauensache und dass sich da sozusagen auch dann Frauen erhoben haben, gestreikt haben, dass die Frauen auch in den militanten Auseinandersetzungen häufig die waren, die ihre Männer sozusagen dahin treiben mussten, dass sie sich jetzt auch mit der Polizei kloppen oder dergleichen und dass die eigentlich immer vorne mit dabei waren. Das ist, glaube ich, für uns eine ganz wichtige Sache, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben und Wert legen wollten. Es gibt ja Frauen, die tatsächlich die Brücke zu den Proletarierinnen bewusst und systematisch geschlagen haben. Und eine sozusagen eine Ikone, ein Beispiel ist Louise Michel, die selber auch aus besseren Kreisen gestammt hat, in diesen Kreisen angehört hat, die von Anfang an ihrer politischen Geschichte Wert darauf gelegt hat, sozusagen die Brücken zu diesen proletarischen Frauen zu schlagen, sie zur Geltung zu bringen und so weiter. Nicht nur in Frankreich, in Paris, sondern auch später im Exil. Und das ist exemplarisch eigentlich gewesen. Und ich denke mal, man muss also die Tätigkeit von Louise Michel zum Ausgangspunkt nehmen, um tatsächlich also auch den Weg also wieder in diese proletarischen Bereiche der Frauen also zu finden. Und das war toll, was sie gemacht hat. In Neukaledonien, wo sie dann später im Exil war, wohin sie verbannt worden ist, mit einigen anderen auch, da hat sie gleich die Beziehungen zu den also Kanaken gesucht. Das waren diejenigen, die damals also sozusagen die Befreiungsbewegung in Neukaledonien gemacht haben, hat Beziehungen zu den Frauen hergestellt und so weiter und so weiter. Louise Michel ist exemplarisch, aber leider auch exemplarisch geblieben. Das heißt also, es gibt relativ wenige, die damals so etwas gemacht haben. Und wir verdanken wenigstens Louise Michel sozusagen eine Ahnung von den Zugängen, die eigentlich notwendig wären, um diesen ganzen Widerstandsbereich zu erschließen. Jetzt muss man sagen, sowohl die Pariser Kommune als auch die Kommunen in den Provinzen sind ja von der militärischen Übermacht niedergeschlagen worden. Es gab ganz viele Tote und es gab eben auch ganz viele Kommunarden, die nach Neukaledonien deportiert worden sind. Also Deportation als eine sehr harte Strafe, die da massenweise verhängt worden ist. Und als einen weiteren Grund des Scheiterns der Kommunebewegung könnte man eben nennen, dass die einzelnen Kommunen es nicht geschafft haben, sich ausreichend miteinander zu koordinieren. Ihr habt auch eben sozusagen als einen Punkt des Scheiterns auch ausgemacht, dass eben ja sozusagen die Bewegung in der Provinz eben schon davor sich Bahn gebrochen hat und dann eben schon erschöpft war, sodass es vielleicht auch gar nicht möglich gewesen ist, ja, dass die Pariser Kommune vielleicht Ausgangspunkt von so einer Vernetzung hätte sein können. Wenn man das Scheitern der Kommunebewegung in Betracht nimmt, was würdet ihr denn sagen, waren denn danach die Folgen dieser Bewegung in Frankreich? Ja, du hast es schon gesagt, also es wurden Zehntausende Gefangene, die dann genommen wurden, in ganz Frankreich zu eben teilweise mehrjährigen Haft und auch Todesstrafen verurteilt. über 5000 wurden verbannt, eben an die Atlantikküste oder eben nach Neukaledonien. Und erst 1880 gab es dann für ungefähr 2000 Gefangene eine Amnestie, die konnten dann zurückkehren. Aber bis heute werden sozusagen die Kommunardinnen und Kommunarden nach französischem Recht als Kriminelle wahrgenommen. Also bis heute, es gibt sozusagen keine offizielle staatliche Rehabilitation der Kommunardinnen und Kommunarden. Das Sinnbild in Paris sozusagen ist ja die Basilika Sacré-Cœur, die im Montmartre, also dem Aufstandszentrum in Paris, gebaut wurde, um an die Ereignisse von 1870, 71 zu erinnern. Also nicht an die Kommune zu erinnern, sondern an die Niederschlagung und an die Einigung Frankreichs, die sozusagen dann danach folgte. Sozusagen, also zum einen gab es eine starke sozusagen Rezentralisierung Frankreichs, der neuen Republik, die sozusagen dann auch es geschafft hat, zum Beispiel die Wehrpflicht einzuführen, die eine starke Militarisierung erfahren hat und dergleichen. Und das hatte natürlich auch für die Linke oder für die Arbeiterinnen und Arbeiter eine Folge, dass sich sozusagen sowohl der Staat rekonstitutionalisiert hat, als auch der Kapitalismus es geschafft hat, sich weiter zu entwickeln. Und genau diese Tradition, von denen wir vorher gesprochen haben, also diese kleinen Angestellten, diese Handwerkergesellen, die rumgewandert sind, die Arbeiter, die im Sommer auf dem Feld gearbeitet haben, in der Winter in der Fabrik oder dergleichen, die wurden sozusagen von dieser neuen kapitalistischen Innovationsoffensive eingesogen und vielmehr wurde die Fabrikarbeit sozusagen als Zentrum, vielmehr wurde die Lohnarbeit als das zentrale Strukturmerkmal und Frankreich verlor dann auch nach und nach sozusagen seine stark regionale und auch lokale Prägung. Lebensstile haben sich gewandelt und auch die Organisationen der Arbeiterbewegung haben sich gewandelt. Also es wurden nationale Gewerkschaften und Parteien gegründet. Die IAA wurde eben zu einem stärker zentralistischen, marxistischen Institution. Und es hatte implizit auch die Folge, dass Formen, also wie der Aufstand oder wie die Rebellion oder wie Militanz, also wurden durch das Scheitern der Kommunebewegung von 1870, 71 als Vorwand genommen, sich gar nicht mehr mit ihnen zu beschäftigen. Alles wurde sozusagen, alles, was irgendwie mit Aufstand zu tun hatte, wurde sofort mit dem Anarchismus in eins gesetzt. Alles, was sich sozusagen mit Militanz beschäftigt hat, wurde dem Parlamentarismus gegenübergestellt und die neuen nationalen Parteien und Gewerkschaften haben eben versucht, wie in Deutschland ja auch, auf einem sehr oder vergleichsweise parlamentarischen Weg Verbesserungen herzustellen und sich sozusagen im System einzugliedern. Und da, glaube ich, war auf jeden Fall die Niederschlagung der Pariser Kommune für die französische Arbeiterbewegung insofern ein negativer Ausgangspunkt, als dass ihm wirklich diese militante und aufständische Spitze genommen wurde, und zwar blutig genommen wurde, im Blut wirklich von Zehntausenden Arbeiterinnen und Arbeitern ertränkt. Ja, Niederschlagung ja, aber Scheitern. Also ich würde mal einen übergreifenden historischen Blick wagen. Scheitern, es ist ja so, dass also natürlich da eine Zäsur gewesen ist, aber die sozialen oder die sozialen Auseinandersetzungen haben sich dadurch einfach transformiert. Es ist so, dass man von Scheitern ja nicht unbedingt reden kann, wenn sich in der russischen Revolution Menschen an die Kommune erinnern und gesagt haben, jawohl, das war etwas, was unseren Bewegungen vorausgegangen ist. Ich wage mal zu sagen, dass also Initiativkerne der Frauenaufstände, also ab 1917, dass die also ein Bewusstsein davon hatten, was vorher passiert ist. Das heißt also, die Ideen der Kommune werden abgewandelt und weiter transformiert in eine ganz neue also Phase der Auseinandersetzung. Also das klingt jetzt irgendwie wie die Weisheit eines alten Mannes, aber es ist einfach so, dass also diese ganzen Dinge dann später wieder, dass sie lebendig bleiben und ihre Wirksamkeit entfalten, Menschen veranlassen, zu dem Blick zurückzuwenden und zu sagen, was ist denn damals passiert? Jawohl, das ist unsere Bewegung, das sind wir und das tragen wir jetzt weiter. Siegen kann also letzten Endes im Strom der Geschichte eine in Anführungsstriche Revolution in dieser Form gar nicht. sondern du hast also noch immer sozusagen den Kapitalismus, die Voraussetzung des Kapitalismus, du hast immer noch sozusagen einen Auseinandersetzungstyp, der sich transformiert und insofern also ist es so, dass Ideen weitergetragen werden und das ist ganz sicher mit der Kommune so der Fall und darum kann man auch nicht sagen, dass sie sozusagen historisch gescheitert ist, natürlich damals niedergeschlagen worden ist. Das wäre eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Ich will trotzdem noch eine Frage stellen, die uns vielleicht so ein bisschen in die Gegenwart oder die jüngere Vergangenheit führt, weil ihr auch da in eurem Buch so ein paar Spuren aufgreift. Zum Beispiel nennt ihr im Nachwort die Gelbwestenbewegung in Frankreich, was ja als Beispiel naheliegt, weil das auch ein Beispiel ist, wo eine Bewegung aus der Provinz quasi eigentlich sozusagen die Ereignisse in der Hauptstadt vor sich hertreibt. Ich will gar nicht so sehr auf die Gelbwestenbewegung eingehen, sondern vielleicht diese Frage nach der Aktualität der Kommunebewegung in die Richtung stellen, dass ich mich gefragt habe, wir haben ja diese starken Stichwörter gehabt, eben städtische Autonomie, sowas wie eine ja sozusagen städtisch autonome Demokratie von unten, das Stichwort der Kommune überhaupt, was würdet ihr denn sagen, ist für unsere Situation heute, vielleicht für Bewegungen, die es heute auch gibt, inwiefern haben da diese Stichworte eine Aktualität? Ich glaube sozusagen, die Aktualität ist ja wahnsinnig, wahnsinnig offenbar, also sozusagen die Form, wie sich das dann immer ausgestalten kann oder wird, die ist natürlich unterschiedlich. Aber ich glaube, genau was wir lernen können aus dieser Bewegung ist, dass sich Bewegungen eben aus den konkreten Beziehungen der Menschen entwickeln müssen. Dass sie entstehen da, wo Menschen zusammenarbeiten, wo sie zusammenleben, wo sie auch zusammen trinken, wo sie zusammen feiern. Eben in der konkreten und unmittelbaren Lebenswelt der Menschen. Das glaube ich, ist viel wichtiger als irgendwelche abstrakten Vorstellungen von Theorie oder von Revolution oder dergleichen, sondern dass man wirklich an das Leben der Menschen ran muss oder dass nur daraus Politik entstehen kann. Ja, es ist ja auch so, dass der Kapitalismus ständig darauf abzielt, neu die Beziehungen der Menschen sozusagen aus kapitalistischer und profitsuchender Sicht zu verändern, um praktisch Subjektivität nutzbar zu machen und profitabel zu machen. Das ist in der gesamten Geschichte des Kapitalismus so und das ist auch heute wieder so durch den Anführungsstrichen technologischen Angriff oder Innovationsoffensive in den IT-Industrien, dass nach den Menschen gegriffen wird und sich die Menschen dann auch dagegen wehren, wie nach ihnen gegriffen wird und dadurch sozusagen ein Gegenbild, ein soziales Gegenbild, ein subjektives Gegenbild zu dem, was der Kapitalismus macht, herstellen und Beziehungen gegen den Kapitalismus herstellen. Und das geht durch die Geschichte weiter so, es transformiert sich und das ist aber auch heute wieder so. Das heißt also, die Aktualität dieser Kommunebewegung zeigt sich auch darin und natürlich dann auch das Bedürfnis, also dann zurückzugucken. Wie kommt denn Christopher und ich dazu, sowas zu machen? Einfach, weil wir auch in Bewegungen drin sind und wissen, was jetzt Sache ist, weil wir nach Lateinamerika gucken und sagen, wie sich sozusagen Bewegungen selbst organisieren. Im arabischen Frühling das gesehen haben, jetzt in Algerien das sehen und so weiter. Wir gucken dahin, wir beziehen uns darauf und blicken dann zurück in die Geschichte und stellen dann sozusagen das Bild eines historischen Stroms in unseren Köpfen her, der uns gleichzeitig auch in die Zukunft trägt.